verehrte Damen und Herren, Bitches and Gentlemen, es ist das so ein Spaß, doch es ist endlich wer. Endlich einer, der dir dein Gehirn öffnet und dir guten Stuff bringt, dich mit sehr guten Manieren tötet. Es ist Fruity Trap, der möchte gern aus Österreich. Deutsch kann er nicht und über jeden blöden Scheiß. Eigentlich ist Dialekt mein Freund, naja, heute nicht. Wenn du mir zwei Sekunden zuhörst, ja, dann freut es mich. Schau auf meine Homepage, was ein Dislike da. Bringe keine Vergleiche, doch dich in Gefahr, über Vergleiche zu rappen. Ist aus wie deine Mutterwitze oder über Sex und Frauen und über 100 Titten. Es macht mir keinen Spaß, mich hier zu bewerben, weil ich jetzt schon weiß, dass sie mich wieder diskriminieren werden. Also scheiß auf das Battle. Österreich hatte Hitler, was habt ihr so? Helene Fischer. Ey, bevor du wieder laberst, lass ein Dislike da. Ich bringe irgendwas, wird auch Shit genannt. Doch eigentlich macht es Spaß zuzusehen. Die Gehirnzellen sich plagen, um mich zu verstehen. Freezy can crack corn, but I don't care. Beste Lyrics im Land, ich weiß schon wer. Die Standard zerfetzt an Verzeihung Flair. Matthijsen bringt den Part und sie schreien, oh yeah. Wer in der Szene ist besser, ich zerschmetter den Rapper. Ich schenke keinen reinen Wein ein, wie bei einem Säckler. Und ich schimpfe keine Mütter, weil der Freezy meint, das geht nicht. Echt nicht, besser so, denn deine ist ne Drecksbitch. Ups, das kommt von selbst, das hat nicht dich gesagt. Das ist mir nur so rausgerutscht wie du aus ihrem Arsch. Bam, Lyrik ist dir sichtlich nicht wichtig, richtig. Du wirst mich doch hassen, weil du nicht ich bist. Und im Battle wirst du in den Arsch gefickt, Spaß. So läuft das halt, wenn man gar kein Taktgefühl hat. Dein Fremdkörper wird durch Fremdwörter desavouiert. Keiner im Game, der sich so als Anti etabliert. Also Anti etabliert, also ausgrenzt, aufhetzt, den Lauch fest, sauf fresh aus dem Bauchrap. Anti-Frauen-Rap, der ist out wie Torch. Der BU-Student sagt dir, du wirst outgesourced. Hey, bevor du wieder laberst, lass ein Dislike da. Ich bringe irgendwas, wird auch Shit genannt. Doch eigentlich macht es Spaß zuzusehen. Die Gehirnzellen sich plagen, um mich zu verstehen. Freezy can crack corn, but I don't care. Beste Lyrics im Land, ich weiß schon wer. Die Standard zerfetzt an Verzeihung Flair. Matthijsen bringt den Part und sie schreien, oh yeah. Bevor du wieder laberst, lass ein Dislike da. Ich bringe irgendwas, wird auch Shit genannt. Doch eigentlich macht es Spaß zuzusehen. Die Gehirnzellen sich plagen, um mich zu verstehen. Freezy can crack corn, but I don't care. Beste Lyrics im Land, ich weiß schon wer. Die Standard zerfetzt an Verzeihung Flair. Matthijsen bringt den Part und sie schreien, oh yeah.